بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir machen heute إن شاء الله تبارك وتعالى weiter im dritten Kapitel aus Kitab al-Tahara, aus dem Buch über die Reinheit. Das erste Band von der Fiqh-Reihe. Wir sind da im Beginn heute mit dem dritten großen Kapitel von den 11 Kapiteln, und zwar das Verrichten der Notdurft. Da der Islam eine vollkommene und vollständige Religion ist, die nichts außer Acht lässt, was die Menschen für das Dies und das Jenseits wissen müssen, umfasst sie jedes Detail des Lebens, sogar das Verrichten der Notdurft, damit der Muslim stets sauber ist und nach Vollkommenheit strebe. Allah Jalla Jalaluhu hat den Stand des Menschen über den der Tiere gesetzt. Um diese Stellung zu bewahren und rein zu bleiben, müssen wir uns an bestimmte Regeln halten. Für die Verrichtung der Notdurft gibt es Anstandsregeln, und zwar davor, während und danach. Und diese Reihenfolge wollen wir auch inshallah ta'ala uns diese Themen anschauen. Zunächst einmal, was es gilt zu beachten, bevor man die Notdurft verrichtet. Zunächst einmal geht es um das Betreten des Abortes. Der Abort ist der Ort, an dem man sein Geschäft verrichten möchte. Bei einem Ort, an dem man seine Notdurft verrichten möchte, handelt es sich entweder um einen geschlossenen Raum oder einen Platz im Freien, wie zum Beispiel in der Wüste. Geht man zur Verrichtung der Notdurft auf eine Toilette, ist es mustahab, erwünscht, sie mit dem linken Fuß zu betreten und zuvor Bismillah zu sagen. Das heißt mit dem Namen Allahs. Es ist sogar Sunnah zu sagen Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Auf Deutsch übersetzt, mit dem Namen Allahs betrete ich den Abort. Ich suche Zuflucht bei dir vor den männlichen und weiblichen Satanen. Und die Frage ist, was ist der entscheidende Punkt? Also wann sagt man dieses Dua genau? Betreten der Toilette, das heißt bei der Türschwelle. Ja, also kurz bevor man die Toilette betritt, sagt man dieses Dua. Weil an dem Ort an sich, also die Toilette, wenn es eine Toilette ist, wie zum Beispiel eine Kabine ist, wenn man diese Kabine betritt, sagt man kein Dhikrullah mehr. Deswegen kurz bevor man die Tür betritt, also bei der Türschwelle. Das gilt, wie gesagt, wenn man einen geschlossenen Raum hat. Verrichtet man seine Notdurft im Reihen, sagt man dieses Dua, bevor man beginnt, sich zu entblößen. Weil hier gibt es keine Türschwelle. Was ist der Unterschied also zwischen dem freien Raum und dem freien Raum, den man seine Notdurft verrichtet? Das ist eben, dass man seine Aura entblößt. Deswegen kurz vor sagt man dieses Dua. Manche sagen auch, kurz bevor man effektiv mit dem Verrichten der Notdurft beginnt. Das heißt, man kleidet sich und danach erst. Die erste Ansicht ist stärker, denn der Grund, warum man Bismillah sagt, überlieferte Ali radiallahu anhu in folgendem Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam: Satru ma bayna a'yun al-jinni wa awrati bani Adam, idha dakhala ahadukum al-khala'a an yaqula Bismillah. Die Scheidewand zwischen den Augen der Jinn und den Schamteilen der Menschen, wenn sie zum Abort gehen, ist Bismillah zu sagen. Daraus ergibt sich also, dass man Bismillah sagt, kurz bevor man seine Aura entblößt und nicht erst danach. Das gilt, wie gesagt, im Freien. Sich außerhalb der Sichtweite aufhalten. Hier stellt sich die Frage, wenn man im Freien sein Geschäft verrichtet, wie weit soll man von den Menschen sich entfernen, damit man sein Geschäft verrichten darf? Denn nicht immer hat man die Möglichkeit, sich irgendwo zu verstecken. Wenn man seine Notdurft an einem offenen Ort verrichten muss, ist es Sunna, sich so weit von den Menschen zu entfernen, bis man alleine ist und sich hinter eine Wand oder einen Baum zu stellen. Ist es Sunna, sich hinter eine Wand oder einen Baum zu stellen. Das heißt, also man hat die Möglichkeit, entweder man hat eine Möglichkeit, sich zu verstecken, dann kann man sich verstecken. Und wenn nicht, dann entfernt man sich so weit, dass man nicht mehr gesehen werden kann, beziehungsweise man allein ist, bis man die Aura nicht mehr sehen kann. Und Jabir radiallahu anhu sagte, Wir waren einmal, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi safar, wa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la ya'ti al-baraz hatta yataghayyaba fala yura. Wir waren einmal mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam auf Reise. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam verrichtete seine Notdurft erst, wenn er nicht mehr gesehen werden konnte. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war derjenige, der von allen Menschen, der am meisten Schamgefühl hatte. Und Schamgefühl ist ein Teil des Iman. Pflicht ist es also, sich so weit zu entfernen, dass die Aura nicht mehr gesehen werden kann. Sunna ist es aber, dass man gar nicht mehr gesehen wird. Also mindestens so weit, dass man die Aura nicht mehr sehen kann. Und dass man gar nicht gesehen wird, ist noch besser. Weil das ist, du weißt es, manchmal ist der Fall, zum Beispiel, dass man seine Aura bedecken kann, aber andere Teile des Körpers nicht, wie den Fuß, Hände, Kopf. Das ist keine Pflicht. Entscheidend ist die Aura. Die Aura eines Mannes ist das, was die Aura, das ist bei einem Mann, was er nur selbst sehen darf, beziehungsweise seine Ehefrauen, seine Sklavinnen sehen dürfen. Bei den Männern ist sie der Bereich zwischen dem Bauchnabel und den Knien. Zwischen Bauchnabel und Knien. Und die Meinungsverschiedenheit ist, ob die Oberschenkel Teil der Aura sind oder nicht. Richtigerweise sind sie Teil der Aura. Und die Knie, richtigerweise, sind nicht mehr Teil der Aura, aber sie müssen teilweise bedeckt werden, damit man sicher ist, dass die Oberschenkel auch bedeckt sind. Für eine Frau gilt, wenn sie sich unter anderen Frauen aufhält, der gleiche Bereich als Aura. Was aber nicht bedeutet, dass es erwünscht ist, dass eine Frau unter Frauen so läuft, aber es geht eben darum, was man auf jeden Fall bedecken muss. Und man schämt sich nicht vor der Wahrheit. Und Vollkommenheit ist sowieso von einem Muslim erwünscht. Vollkommenheit von Muslim erwünscht. Das heißt, wenn wir sagen, die Aura eines Mannes ist zwischen Knien und Bauchnabel, heißt nicht, dass er so in die Moschee geht, weil das ist verpönt, das ist unerwünscht, das macht man nicht, das zieht sich nicht. Das waren Sunna-Handlungen vor Beginn der Notdurft. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, während der Notdurft. Die Notdurft im Stehen verrichten. Das ist die erste Frage. Manche Gelehrte sagen, es sei haram, während des Verrichtens der Notdurft zu stehen, und manche sagen, es sei erlaubt. Der Beleg für das Verbot ist folgender Hadith von Umar radiallahu anhu. Er sagte in einer Überlieferung: Ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ana abulu qa'iman, faqala ya Umar, la tabul qa'iman, fama abultu qa'iman ba'du. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sah mich, wie ich im Stehen urinierte. Da sagte er: Umar, uriniere nicht im Stehen. Daraufhin habe ich nie wieder stehend uriniert. Aber das ist die deutliche, entscheidende Überlieferung. Aber über sie sagte Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala in Fath al-Bari: Es gibt keine authentische Überlieferung, die dies verbietet. Es gibt keine authentische Überlieferung, die es verbietet, dass man im Stehen uriniert. Also will er damit sagen, dass diese Überlieferung nicht authentisch ist. Und dasselbe sagte auch Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Und die Schwachstelle in dieser Überlieferung ist Shariq ibn Abdullah. Im Gegensatz, also das heißt, wir haben hier diese Überlieferung, wir haben also keine Überlieferung, die das verbietet, keine authentische. Im Gegensatz zum Hadith Umars, radiallahu anhu, hat uns Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, folgendes überliefert. أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam zur Abfalldeponie eines Volkes und urinierte im Stehen. Dann verlangte er Wasser und ich brachte es ihm und er vollzog den Wudu. Das heißt, in dieser Überlieferung hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Stehen sein Geschäft verrichtet. Also weist diese Überlieferung darauf hin, dass dies grundsätzlich erlaubt ist. Was den Hadith von Aisha radiallahu anha angeht, indem sie sagte, man hadathakum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yabulu illa qa'idan. Sie sagte radiallahu anha, wer euch erzählt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Stehen zu urinieren pflegte, so glaubt ihm nicht, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte im Sitzen zu urinieren. Das ist eine Überlieferung, die widerspricht deutlich dem Hadith von Hudhayfa radiallahu anha. Nur, wie wir sehen, ist in diesem Fall, sind das zwei Offenbarungen? Nein. Das sind zwei Aussagen, Überlieferungen von Sahaba, was sie gesehen haben. Und die Aussage von Aisha weist darauf hin, dass dies normalerweise seine Gewohnheit war. Es ist Sunnah, sich hinzusetzen. Dieser Hadith widerspricht dem vorangegangenen von Hudhayfa radiallahu anhu nicht, denn der eine spricht von einem Einzelfall und der andere von einer Regelmäßigkeit. Das heißt, als würde Aisha sagen, radiallahu anha, wer euch erzählt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Stehen zu urinieren pflegte. Pflegte bedeutet, dass er es regelmäßig getan. So glaubt ihr nicht. Das hat auch Hudhayfa gar nicht behauptet. Hudhayfa hat nur behauptet, er hat ihn einmal gesehen, wie er das gemacht hat. Eine Regel, Arabisch Asl, lautet, es gibt keinen Widerspruch zwischen einer allgemein gehaltenen und einer spezifischen Aussage. La ta'aruda bayna ammin wa khas. Also diese Regel bedeutet, es gibt keinen Widerspruch, weil Widersprüche wären problematisch. Aber es kann nicht sein, dass die Scharia sich widerspricht, wenn alles von Allah kommt, tabaraka ta'ala. Aber hier, diese Aussagen widersprechen sich nicht. Warum? Weil die Regel besagt, eine allgemeine Aussage, wie die von Aisha, widerspricht nicht einer spezifischen Aussage, wie die von Hudhayfa. Warum? Auf Deutsch sagt man, Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn jemand also davon spricht, dass er es regelmäßig gemacht hat, heißt nicht, dass er es im Einzelfall nicht auch mal anders gemacht hat. Wenn man im Stehen so uriniert, dass kein Urin auf Kleidung und Körper gelangt, ist dies unbedenklich. Ansonsten nicht, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, تَنَزَّهُ مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ. Achtet darauf, dass der Urin euch nicht trifft, denn die meisten Grabesbewohner werden deswegen bestraft. Möge Allah davor schützen und bewahren. Wenn, wie es in heutiger Zeit bei öffentlichen Toiletten oft der Fall ist, diese schmutzig sind, ist es besser zu stehen. Also haben wir ein Prinzip. Es geht lediglich beim Urinieren darum, dass man sich nicht dreckig macht. Und wenn dies meistens der Fall ist, wenn dies im Sitzen geschieht, dann sitzt man im Sitzen. Aber wenn es manchmal eher aber es im Stehen geschieht, dass man sich schützt vor dem Urin, dann macht man das im Stehen. Wie bei öffentlichen Toiletten, bei denen man nicht weiß, was dort der Vorgänger gemacht hat. Das ist die erste Thematik. Das heißt, die Frage, ob man im Stehen uriniert oder im Sitzen. Die zweite, das heißt zusammengefasst, sagen wir, es ist Sunnah, dass man sich hinsetzt. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Die zweite Thematik, sich auf das linke Bein stützen. Sich beim Verrichten der Notdurft auf sein linkes Bein zu stützen, wurde überliefert, doch diese Überlieferung ist unauthentisch. Suraqa ibn Malik sagte darin, Radana amarana an natawakkala ala al-yusra wa an nansiba al-yumna. Manche Geschwister, sie machen versehentlich ihre Mikrofone an. Bitte achtet darauf, barakallahu fikum, dass ihr eure Mikrofone auslasst. Das heißt, diese Überlieferung von Suraqa, Rahim radiallahu anhu, ist unauthentisch, deswegen beachten wir sie bei der Umsetzung nicht. Sich nicht in Richtung Qibla wenden. Es ist haram, sich in Richtung Qibla oder in die Gegenrichtung zu wenden, während man seine Notdurft verrichtet. Man muss sich in eine andere Richtung wenden. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. Wendet euch, während ihr eure große oder kleine Notdurft verrichtet, weder in Richtung Qibla, noch wendet euren Rücken in diese Richtung, sondern wendet euch gen Osten oder Westen. Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu ta'ala anhu, sagte dann: فَقَدِمْنَا الشَّامَ oder فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيدَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى. Als wir nach Scham kamen, also Großsyrien kamen, meistens gemeint damit Damaskus, fanden wir vor, dass Toiletten in Richtung Qibla gebaut waren. Wir wandten uns ab und baten Allah, den Erhabenen, um Vergebung. Sie stellten also fest, dass sie eine gewisse Zeit lang ihre Notdurft so verrichtet hatten, dass sie sich entweder mit ihrer Vorder- oder Rückseite in Richtung Qibla erwandten. Für dieses Vergehen baten sie Allah um Vergebung. Dies ist ein Beweis dafür, dass Abu Ayyub radiallahu anhu dies als Haram betrachtete und nicht nur Makruh. Was die Richtung Ost und West im Hadith angeht, so gelten diese selbstverständlich nur für Orte, von denen aus gesehen die Qibla weder im Westen noch im Osten liegt, zum Beispiel in Medina. Hält man sich an einem Ort auf, wo sich die Qibla in einer dieser Richtungen befindet, wendet man sich nach Norden oder Süden. Hier ist ein Beispiel, klassisches Beispiel dafür, dass der Prophet a.s. etwas gesagt hat, was für die Leute, die er angesprochen hat, meistens der Fall ist. Meistens ist für sie die Qibla im Süden oder Norden. Deswegen sagt er, wendet euch nach Westen oder Osten. Einige Gelehrte sagen, und das ist eine Fallunterscheidung, dass man sich also nicht in Richtung Qibla wenden darf, ist nun klar geworden. Aber manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, sagen, dieses Gebot gelte nur im Freien. Denn Ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma, sagte folgendes: Irtaqaytu فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأم. Ich kletterte, Ibn Umar sagt, ich kletterte eines Tages auf das Haus meiner Schwester Hafsa, radiallahu anha, die Umma der Gläubigen, um etwas zu tun. Da sah ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie er seine Notdurft verrichtete. Sein Rücken zeigte dabei in Richtung Qibla, während er sich nach Ascham wandte. Er befand sich dabei offensichtlich im Haus oder in einem Gebäude. Wenn wir diese Hadithe in Einklang bringen wollen, verstehen wir, dass es beim Verbot darum geht, sich im Freien weder in Richtung Qibla noch in die Gegenrichtung zu wenden. Das heißt also, erst einmal halten wir fest, in Richtung Qibla darf man seine Notdurft nicht verrichten, wenn man sich im Freien befindet. Innerhalb eines Gebäudes ist es jedoch nach der Mehrheit erlaubt. Darauf weist auch folgende, weil die Briefe von Ibn Umar, die wir gerade eben gesehen haben, das ist die Mehrheit der Gelehrten, handelt auch danach. Und darauf weist auch die folgende Überlieferung von Marwan ibn al-Asfar hin. Er sagte: Ra'aytu ibn Umar anakha rahilatahu mustaqbil al-qibla, thumma jalasa yabulu ilayha. فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ فقال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. Ich sah, wie Ibn Umar radiallahu anhuma sein Kamel in Richtung Qibla niederließ. Dann setzte er sich hin und urinierte in diese Richtung. Das heißt, zwischen ihm und der Qibla war das Kamel. Ich sagte dann: Abu Abdurrahman, das ist der Beiname von Ibn Umar, Abu Abdurrahman, ist es nicht verboten worden? Er sagte: Doch, aber dies ist nur im Freien verboten. Aber dies ist nur wäre es im Freien verboten, wenn zwischen dir und der Qibla etwas ist, was dich verdeckt, dann ist es unbedenklich. Es geht also um eine Art Respekt gegenüber der Qibla. Wallahu a'lam. Das ist die Ansicht der Mehrheit der. Bei Bauten sollte man diese Thematik berücksichtigen, um damit der Meinungsverschiedenheit aus dem Weg zu gehen. Das heißt also, wenn man jetzt etwas baut, baut man die Toiletten, auch wenn innerhalb des Gebäudes ist, einfach nicht in Richtung Qibla. Und dann eine leichte Abweichung reicht schon aus. Im Folgenden werden die unterschiedlichen Ansichten aufgelistet. Die verschiedenen Ansichten dieser Thematik unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Erste Ansicht. Sowohl das direkte Zuwenden, Istiqbal, als auch den Rücken zuwenden, Istidbar, sind haram. Die erste Ansicht sagt, beides ist verboten. Eine Regel lautet nämlich, wenn ein verbietender Beleg einem Erlaubenden widerspricht, wird der Verbietende vorgezogen. إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. Wir haben also zwei Beweise. Der eine Beweis verbietet, dass man sich in Richtung Qibla wendet. Egal, ob im Freien oder nicht im Freien. Der andere Hadith erlaubt es, wenn zwischen einem und der Qibla etwas ist. Dann ist der verbotene Beleg vorzuziehen. Außerdem unterschied der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in seiner Aussage nicht zwischen inner und außerhalb von Gebäuden. Und eine weitere Regel lautet, wenn die Aussage des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam im Widerspruch zu seiner Handlung steht, ist die Aussage vorzuziehen. Was ist seine Aussage in diesem Zusammenhang? Seine Aussage in diesem Zusammenhang war, dass er gesagt hat, man darf sich weder in Richtung Qibla zuwenden, noch darf man sich von der Qibla abwenden. Und seine Handlung war, dass er sich mit der Qibla mit dem Rücken zugewandt hat. Zugewandt hat. Also, was bedeutet das? Das heißt, seine Handlung widerspricht hier seiner Aussage. Was zählt man vor? Seine Aussage. Warum? Denn dies ist eine Gesetzesverkündung. Seine Aussage ist eine Gesetzesverkündung für alle Menschen. Bei der Handlung hingegen besteht die Möglichkeit, dass er sie aus uns unbekannten Gründen auf eine bestimmte Weise ausführte. Das ist die richtigere Ansicht. Das heißt also, der Prophet a.s.w., als er das gesagt hat, hat er uns ein Gesetz verkündet. Als er etwas anderes gemacht hat, wissen wir nicht, warum er das so gemacht hat. Vielleicht gibt es einen Grund, der für uns nicht klar ist, nicht offenbar ist. Und deswegen ist seine Aussage vorzuziehen. Die zweite Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah tabaraka wa ta'ala. Die erste Ansicht, sind zahlreiche Ulama sagen das, Abu Huraira, Abu Ayyub, Al-Ansari, Ibn Mas'ud, radiallahu anil Jami'a, wird auch über Suraqa ibn Malik berichtet, dann von den Tabi'in Mujahid ibn Jabr, der Schüler von Ibn Abbas, Ata Ibrahim ibn Zayd al-Nakhai, der berühmte Gelehrte aus Kufa, Al-Thawri, Abu Hanifa, eine Version bei Imam Ahmad, rahimahullah, Abdurrahman al-Awza'i, der Fiqhlehrte aus Scham, Abu Thawr, Ibrahim ibn Khalid ibn Yazid al-Kalbi, Abu Bakr ibn al-Arabi, Ibn Hazm al-Zahiri, Ibn Taymiyyah und Ash-Shawkani. Alle die sagen, es ist verboten innerhalb und außerhalb. Die zweite Ansicht ist genau die gegenteilige der ersten. Sie erlauben, dass man sich in Richtung Qibla wendet, egal ob man im Gebäude ist oder außerhalb des Gebäudes ist. Beides ist erlaubt. Und diese Ansicht wird über Urwa, rahimahullah, der Tabi'i ibn Zubayr erzählt, Rabi'a, der Lehrer des Imam Malik, rahimahullah, und Dawud al-Zahiri. Tayyib, was sind ihre Beweise? Diese Ansicht wird mit einer Überlieferung von Aisha, radiallahu ta'ala anha, und mit folgendem Hadith begründet. Die Überlieferung von Aisha ist da'if und die zweite ist die von Jabir, radiallahu anhu. Er sagte, der Prophet Allah sallallahu alaihi wa sallam hat uns verboten, uns während des Urinierens in Richtung Qibla zu wenden. Dann sah ich ihn ein Jahr vor seinem Tod, wie er sich in ihre Richtung wandte. Nach dieser Ansicht sind damit die Hadithe über das Verbot aufgehoben. Und die zweite Überlieferung ist Hassan. Das bedeutet, die sagen, der Prophet a.s. hat es erst verboten, hat das selbst gemacht. Das ist ein Hinweis darauf, dass es aufgehoben worden ist. Das ist die zweite Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Tayyib. Die dritte Ansicht. Istidbar im Gebäude ist erlaubt, Istiqbal gar nicht. Istidbar bedeutet, dass man sich in Richtung Qibla mit dem Rücken wendet. Und von Ad-Dubur, das Hinterteil. Und das ist damit ist der Rücken in diesem Fall gemeint. Wir sagen also, mit dem Rücken darf man sich der Qibla zuwenden im Gebäude. Istiqbal nicht. Weder im Gebäude noch außerhalb des Gebäudes. Das ist die Ansicht von Qadi Abu Yusuf von der Hanafiya und eine Überlieferung über Imam Abu Hanifa selbst, rahimahumullah ta'ala. Und diese Ansicht ist sehr präzise, da sie vom allgemeinen Verbot nur den von Ibn Umar überlieferten Hadith ausnimmt. Ibn Umar sagt, dass der Prophet sallallahu sich im Gebäude in Richtung Qibla mit dem Rücken zuwandte. Also haben sie nur diesen Teil aus dem Verbot ausgenommen. Nicht, dass man überhaupt im Gebäude sich der Qibla zuwenden darf. Weil das sagt der Hadith ja nicht. Der Hadith hat ja nicht gesagt, dass der Prophet sallallahu sich in Richtung Qibla zugewandt hat, sondern genau abgewandt hat. Vierte Ansicht. Istidbar ist erlaubt, Istiqbal nicht. Diese Ansicht verwendet denselben Beweis wie die vorige, mit der Begründung, irgendeine Abschirmung wie ein Haus oder ein Berg ist immer gegeben. Folglich bezieht sich der Hadith von Ibn Umar auf Istidbar allgemein, nicht nur im Haus. Die sagen, der Prophet hat im Haus Istidbar gemacht. Wenn er im Haus Istidbar gemacht hat, dann ist das im Haus erlaubt und auch außerhalb des Hauses, weil irgendetwas zwischen dir und der Qibla gibt es ja immer. Fünfte Ansicht unter den Ulama, die dritte Ansicht, das ist eine Überlieferung über Abu Hanifa, dann die Ansicht von Imam Ahmed und manche der Salaf. Fünfte Ansicht, beides ist innerhalb eines Gebäudes erlaubt, aber nicht außerhalb. Beides ist innerhalb eines Gebäudes erlaubt, aber nicht außerhalb. Weil das ist die berühmte Ansicht von Ibn Umar, radiallahu anhu, wie wir gesehen haben. Weil er sein Kamel ja extra abgesetzt hat und dann sich hinter das Kamel gestellt hat in Richtung Qibla. Die Ansicht von Ibn Abbas, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib und die Mehrheit der späteren Gelehrten, Malikiya, Shafi'iya und die Hanabila. Die sechste Ansicht: Istiqbal ist verboten, auch in Bezug auf Jerusalem. Das ist die Ansicht von Imam al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Istiqbal ist das Zuwenden, wie wir gesagt haben, und auch in Richtung Jerusalem. Die siebte Ansicht, Istiqbal ist erlaubt, Istidbar nicht. Dies gilt innerhalb eines Gebäudes. Das ist die Ansicht mancher Hanafiya. Achte Ansicht, beides ist makruh, jedoch nicht haram. Das ist die Ansicht mancher Gefährten von Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Diejenigen, die diese Ansicht vertreten, stützen sich unter anderem auf folgende Regel. Die Anwendung von Textbeweisen hat Vorrang gegenüber ihrer Missachtung. Das heißt, I'malu nusus awla min ihmaliha. Weil sie sagen, diejenigen Ulama, die von Nasch sprechen, das heißt von Aufhebung sprechen, sie verwenden einen von beiden Hadith. Diejenigen Ulama, die sagen, Aussagen des Propheten a.s. gehen vor Taten, verwenden eine von beiden Hadithen. Das ist, sie sagen dann, tayyib, aber es gibt eine Regel, sie lautet, die Verwendung von Textbeweisen hat Vorrang gegenüber ihrer Missachtung. Das heißt also, warum sollen wir einen Textbeweis missachten, wenn es auch die Möglichkeit gibt, dass man sie miteinander vereint, nämlich, dass der Prophet a.s. verboten hat, dass man sich in Richtung Qibla wendet oder abwendet von ihr. Da es aber selbst gemacht hat, weist es darauf hin, dass es eben makruh ist und nicht haram. Denn der Prophet ﷺ hätte sicherlich kein Haram gemacht. Die neunte Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala, dieses Verbot gilt nur für die Leute aus Medina. Das ist eine Ansicht, wird erzählt über Abu Awana al-Muzani von der Schafi'i, diese beiden. Die zehnte Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Beides ist Haram, sowohl in Richtung Kaaba als auch Jerusalem. Und der Beweis für diese Ansicht ist der folgende Hadith: An Ma'qil ibn Abi Ma'qil al-Asadi, qala naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an nastaqbil al-qiblatayni bi bawlin aw gha'it. Ma'qil ibn Abi Ma'qil al-Asadi sagte, der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam hat uns verboten, uns beim Verrichten des kleinen und großen Geschäftes in Richtung der beiden Qibla zu wenden. Doch dieser Hadith ist daif. Wenn man seine Notdurft im Freien verrichtet, soll man. Die erste Ansicht haben wir schon gesagt, dass es die richtigere ist, insha'Allah tabarak, von den Textbeweisen her. Und die Mehrheit der Ulama vertritt die Ansicht, dass es innerhalb eines Gebäudes erlaubt ist und außerhalb des Gebäudes nicht erlaubt ist. Wenn man seine Notdurft im Freien verrichtet, soll man darauf achten, dass weder Fäkalien noch Urin an die Kleider gelangen. Deswegen sollte man im Freien einen Ort aussuchen, wo kein Wasser vom Boden zurückspritzt. Wenn man vor die Wahl gestellt ist, entweder seine Notdurft in Richtung Qibla zu verrichten oder gegen den Wind, dann ist die zweite Variante die bevorzugte, da man sich hinterher waschen kann. Bei der ersten Variante kann man den Verstoß nicht rückgängig machen. Eine Regel lautet, wenn man nur eine von zwei Handlungen ausführen kann, wovon die eine danach nicht mehr möglich bzw. nicht mehr korrigierbar ist, die andere schon, beginnt man mit derjenigen, die später nicht mehr möglich bzw. nicht mehr korrigierbar ist. Deswegen ist eine berühmte Thematik. Ich habe hier zwei Verbote und wenn ich nach der einen handle, habe ich ein Problem, nach der anderen ebenfalls. Aber das eine Verbot kann ich wieder sozusagen korrigieren. Nämlich kann mich nachher wieder reinigen, wieder waschen. Aber in Richtung Qibla sein Geschäft verrichtet zu haben, das kann man nicht mehr wieder rückgängig machen. Aus dem Verbot, die Notdurft in Richtung Qibla zu verrichten, leiten manche Ulama ab, dass man diese Richtung auch beim Geschlechtsverkehr vermeiden soll, denn auch beim Geschlechtsverkehr scheidet der Körper Flüssigkeiten aus. Richtiger ist allerdings, dass das Verbot nur für die Notdurft gilt, denn der Hadith handelt ausschließlich davon. Gibt es für das Verbot, die Notdurft in Richtung Qibla oder mit dem Rücken zur Qibla zu verrichten, eine Illa? Das heißt, ist es, was ist, mit einem nachweisbaren oder verständlichen Begründung verknüpft? Manche Gelehrte sind der Ansicht, dass diese Angelegenheit Ta'abbudi ist. Es gibt keine Illa. Das heißt, eine reine Ibadah-Angelegenheit. Andere Gelehrte sehen den Sinn darin, dass die Aura aufgedeckt wird und es gerade in der Wüste und im Freien möglich ist, dass dort ein Dschinn oder etwas anderes gerade am Beten ist. Diese Ansicht stützt sich auf einen umstrittenen Hadith. Eine zweite Ansicht besagt, dass die Illa bestehe darin, dass ein solches Verhalten eine Geringschätzung der Qibla wäre, denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verbot es auch in Richtung Qibla zu spucken. Und ich denke, diese Ansicht ist die deutliche und die klare Begründung. Und deswegen strecken wir auch unsere Füße nicht unnötigerweise in Richtung Qibla aus, spucken nicht in Richtung Qibla, verrichten unser Geschäft nicht in Richtung Qibla und weder zugewandt noch von ihr abgewandt. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا